Eine Welt, wo keiner wird nicht regieren über dem anderens Arbeit und mich. Frei wird sein jedes Herz und Gehirn. Das ist Anarchie. Eine Welt, wo Freiheit wird jedem beglicken, dem Schwachen und Starken, dem Er und Sie. Wo deins und meins wird keinem nicht drücken. Das ist Anarchie. David Edelstadt. Mit 12 Jahren schrieb er seine ersten Gedichte. Geboren in Kaluka im Westen Russlands, lernte er Schreiben und Lesen als Kantonist bei der russischen Armee. Ein Dekret des Zaren verpflichtete alle männlichen Kinder der Militärangehörigen von 12 bis 25 in spezielle Kantonsschulen, später Garnisonsschulen genannt. Diente die verstärkte Verpflichtung der männlichen Juden offiziell als Integration, war sie in Wirklichkeit eine mit Zwang und Gewalt ausgeübte sogenannte Aushebung und brachte ihnen nicht mehr Rechte als zuvor. Zu dieser Zeit, 1878, war der Hass gegen die jüdische Bevölkerung wieder gestiegen. Eine slavophile Bewegung, der unter anderem auch Dostojewski angehörte, kramte als Propaganda wieder eine Ritualmordlegende hervor und behauptete weiterhin, dass die Juden fremde Eindringlinge seien, die das russische Leben zersetzen wollten. Vor allem zwischen 1881 und 1882 geschahen eine Vielzahl von Pogromen. Wir werden gehasst und getrieben, wir werden geplagt und verfolgt, und als nur der Fall war, wir lieben, das so schmachtende Volk, das so schmachtende Volk. Wir werden erschossen, gehangen, mir reut uns das Leben und Recht. Der Pfarr war mir eines Verlangen und Freiheit verrore me Knecht. Nachdem David einem Pogrom in Kiew entkommen konnte, wanderte er 1882 nach New York aus, wo er sich der ersten jüdisch-anarchistischen Gruppe Pioniere der Freiheit anschloss. Diese Gruppe, literarisch und rednerisch herausragend, machten in dem vorwiegend jüdischen Viertel von New York, der Lower East Side, eine Menge Dampf. So unterstützten sie vehement die angeklagten Haymarket-Anarchisten in Chicago und verbreiteten Propaganda unter den immer zahlreicher werdenden jüdischen Emigranten. Diese Propagandaarbeit führte zur weiteren Gründung anarchistischer Gruppen, unter anderem in Boston und Philadelphia, wo David Edelstadt und andere von den Pionieren zu Vorträgen reisten. Die Pioniere der Freiheit brachten 1889 ihre erste Zeitung heraus, Die Wahrheit, in denen David Gedichte in Jiddisch veröffentlichte und sie bei den wöchentlichen Vorträgen und Diskussionen vorlas. Nach Die Wahrheit erschien kurzzeitig Der Morgenstern. Daraus entstand die Freie Arbeiterstimme. David wurde Mitarbeiter, danach Chefredakteur. Freie Arbeiterstimme erschien 1890 zum ersten Mal. Sein Titel wurde sowohl in Jiddisch wie auch in Deutsch und Englisch auf dem Titelblatt vermerkt. Erst 1977 wurde sie eingestellt. On July the 4th, 1890, they started with the Freie Arbeiterstimme. The paper, from its very inception, was an economic paper, an anarchist paper, spreading the ideas of a society without government, without coercion, without force, without wars. The immediate task of forming unions to help to relieve the economic situation of this sweatshop worker, and at the same time helping develop Yiddish culture, Yiddish theater, Yiddish poetry, Yiddish literature. David Edelstadt gehörte mit Morris Rosenfeld, Morris Winchersky und Josef Froschhofer zu den Sweatshop-Dichtern, die als die erste Schule der jüdischen Poesie bezeichnet wird und deren Gedichte oft in Musik gesetzt, bei Kundgebungen jüdischer Arbeiter gesungen wurden. Sweatshops, im englischen Sprachgebrauch für Ausbeuterbetriebe, sind exakt das, was der Name sagt. Fabriken mit sehr geringem Lohn und miesen Arbeitsbedingungen. Die Sweatshop-Dichter arbeiteten damals mit vielen anderen, 12 Stunden und mehr, in den Schneiderbetrieben, David dabei als Knopflochmacher. Mein Jingle von Morris Rosenfeld. Nur selten, selten sehe ich ihn, mein Schenem, wenn er wacht. Ich treff ihn Tome schlafendig. Ich seh ihn nur bei Nacht. Die Arbeit treibt mich früher raus und lässt mich spät zurück. O fremd ist mir mein eigen Leib, o fremd mein Kinds Oblik. Heute finden wir solche Fabriken in Asien und als Maquilas genannte Betriebe in Lateinamerika, vorwiegend in Mexiko. Nicht such mich, wo die Herzen grünen, gefinds mich dort nicht, mein Schatz. Wo lebenswelken Bäume schienen, dort ist mein Ruheplatz. Dort ist mein Ruheplatz. Nicht so hoch mich, wo Fontanen spritzen, gefinds mich dort nicht, mein Schatz. Wo Tränen rinnen, Zähne kriezen, dort ist mein Ruheplatz. Dort ist mein Ruheplatz. In ihren Gedichten drückten sie ihre Solidarität mit den anderen Arbeitenden und dem Wunsch nach revolutionärer Veränderung aus. Wie zum Beispiel in Revolution von Josef Boschhofer. I come like a comet newborn, like the sun that arises at the morning. I come like the furious tempest that follows a thundercloud's warning. I come like the fiery lava from cloud-covered mountains volcanic. I come like a storm from the north that the oceans awake to impending. I come because tyranny planted my seed in the hot desert sand. I come because masters have kindled my fury with every command. I come because man cannot murder the life-giving seed in his veins. I come because liberty cannot forever be fettered by chains. I come because tyrants imagine that mankind is only their throne. I come because peace has been nourished by bullets and cannon alone. I come because one world is two and we face one another with rage. I come because guards have been posted to keep out the hope of the age. Ein weit verbreitetes und beliebtes Lied war Im Kampf von David Edelstadt und wurde neben seinem anderen Lied Arbeiterinnen in den Streikbewegungen des zaristischen Russlands gesungen. Mit uns in eiserne Ketten, wie blutige Haie es uns reißt, ihr kennt unsere Kerber nur täglich. David erkrankte bald darauf an Tuberkulose und musste seinen Arbeitsplatz aufgeben. Am 17. Oktober 1892 starb er im Alter von 26 Jahren. Geiser, Geiser, stiller Drimmel, bist kein Heilung für mein Schmerz, bist kein End für auf das Rufen, auf das Suchen von mein Herz. In der Schönheit such ich Sturm, in dem Sturm such ich Ruhe, auf dem Busen von dem Sturm mach ich meine Augen zu. Die freie Arbeiterstimme schrieb über ihn: David Edelstadt war ein feiner, idealistischer Mensch, ein geistiger Sturmvogel, dessen Lieder der Revolte von jedem jiddisch sprechenden Radikalen geliebt wurden. Ihr kennt uns ja wohl, die Ahnen, na, ihr kennt uns.